Herzlich willkommen zu unserem Autosuggestion Aktiv Podcast Mein Selbstbewusstsein stärken von www.dolphinacademy.eu. Diese Audiodatei ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz 2.0. Sie dürfen den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich aufführen. Zu den folgenden Bedingungen: Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors, Rechteinhabers nennen. Keine kommerzielle Nutzung. Dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Keine Bearbeitung. Der Inhalt darf nicht bearbeitet oder in anderer Weise verändert werden. Sie hören diese Audiodatei auf eigene Verantwortung. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, schalten Sie jetzt bitte die Wiedergabe aus. Mit der Autosuggestion programmieren Sie Ihr Unterbewusstsein, damit es Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen. Diese Autosuggestion-Aktiv-Ausgabe trägt den Titel Mein Selbstvertrauen stärken. Sie hilft Ihnen dabei, sich selbst besser zu akzeptieren. Am besten, Sie hören diese Ausgabe mehrmals am Tag. Die größte Wirkung erzielen Sie kurz nach dem Aufwachen und kurz vor dem Einschlafen. Oder wann immer Sie 10 Minuten Zeit für Ihre persönliche Weiterentwicklung investieren wollen. Die Abstände zwischen den Affirmationen sind so gestaltet, dass Sie diese leicht wiederholen können. Und das ist Ihre Aufgabe. Wiederholen Sie die Affirmationen leise, im Geist oder laut, wie es die Situation gerade erlaubt. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mit dieser Audiodatei mitteilen. Bitte verwenden Sie dazu das Online-Formular unter dolphinacademy.eu. Weitere Informationen über Autosuggestion aktiv finden Sie ebenfalls unter dolphinacademy.eu. Sie hören eine Musik von Timof Lautriff. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich gehe mit meinen Aufgaben spielerisch um. Ich bewerte meine Person positiv. Ich bin frei von Angst. Ich mache anderen eine Freude. Ich bin ruhig. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Kleine Schritte sind für mich ein großer Erfolg. Ich lobe und belohne mich selbst. Ich bin präsent. Ich weiß, was ich kann. Ich bin wertvoll. Ich bleibe gelassen. Ich vertraue meinen Kräften. Ich bin zuversichtlich. Ich entscheide mich jeden Tag für eine positive Einstellung. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich

Ich weiß, was ich kann. Ich bin wertvoll. Ich bleibe gelassen. Ich vertraue meinen Kräften. Ich bin zuversichtlich. Ich entscheide mich jeden Tag für eine positive Einstellung. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, bitte empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie uns im Internet unter www.dolphinacademy.eu. Dort finden Sie weitere interessante Informationen und Downloads. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Stöver.